Yeah. Du hast in deinem Leben noch nicht einmal was erreicht. Und so wie du aussiehst, bleibt es auch dabei. Ihr verprügelt stockbesoffen alte Leute auf der Straße. Und ich komme wie ein Wolf in deine Herde voller Schafe. In deinen zugekifften Augen sind die anderen immer schuld. Und für einen ordentlichen Job bist du leider viel zu dumm. Also gehst du wieder los, wenn der Neid dich packt. Denn eins hat dir dein fauler Vater beigebracht. In Deutschland kann man leben, ohne arbeiten zu gehen. Wenn einem etwas fehlt, darf man es sich nehmen. Denn die Deutschen sind Nazis und es klappt jedes Mal. Du willst einen neuen Benz und du kriegst ihn bezahlt. Denn du hast keine Geduld und willst alles sofort. Bei euch zu Hause scheißen alle in ein einfaches Loch. Doch auf einmal kriegst du Hund deinen Hals nicht mehr voll. Und du fragst mich, was ein Jäger hier noch jagen soll. Ein neuer Internetcafé ist hier fehl am Platz. Meine Bewegung ist vernetzt wie ein Telemast. Ich hab die Lügen satt, ihr seid undankbar. Doch ich heile mein Volk wie Antibiotika. Denn du baust mit deinem Drogengeld ne Shisha-Bar. Und ich komme mit ner Horde echter Wikinger. Ja, du kennst meine Axt aus dem Henker-Song. Und für dich und deine Sippe ist hier Endstation. Ich zeige deiner Schwester neue Perspektiven. Sie kann sich was dazu verdienen. Auf den Knien, dir hilft doch kein Verein, kein Netzwerk, kein Geld. Denn ich jage meine Feinde bis ans Ende dieser Welt. Die Presse verschweigt, was in den Städten passiert. Ganz Europa wird schleichend vor Kaffeemagnet. Ja, das Wort ist zensiert, denn der Feind hört mit. Und ich schreibe meine Texte nur im Mondscheinlicht. Ich will keine Beachtung, ich verlange nur Respekt. Denn du weißt, ich komm zur Party auch in Flecktarn und Barett. Im Aldi an der Kasse herrscht Urlaubsflair. Du bist der Internet-Rambo mit dem Luftgewehr. Du bist kein El Pacino und schon längst kein Pate. Nur ein hässlicher Bastard mit ner Hasenscharte. Hier draußen singt keiner mehr leider geil. Die haben Frauen in der Handtasche, ein Fleischerbeil. Ein neuer Internetcafé ist hier fehl am Platz. Meine Bewegung ist vernetzt wie ein Telemast. Ich hab die Lügen satt, ihr seid undankbar. Doch ich heile mein Volk wie Antibiotika. Denn du baust mit deinem Drogengeld ne Shisha-Bar. Und ich komme mit ner Horde echter Wikinger. Ja, du kennst meine Axt aus dem Henker-Song. Und für dich und deine Sippe ist hier Endstation. Yeah!